deinen Mund, den küsst ich gern. Sie hat zwei wunderschöne blaue Augen und einen großen Mund, den küsst ich gern. Ja, so ein Auerhahn hat schöne Fehler.